Ich fühle mich wie eine Hütte, die leer und verlassen steht. Ich spüre den Wind, wie er böse durch all meine Bretter weht. Stimmen aus längst vergessener Zeit. Wirre Wörter schwirren, ein kleiner Junge schreit. Gelächter tönt vor dem Fenster, man schmeißt meine Scheiben ein. Nun stehen meine Räume offen für jeden, auch für den Feind. Sie nahmen mir all meine Möbel, Tapeten habe ich nicht. Ich sehne mich nach einer Lampe, strahlt kein Licht. Keine Wände, ohne Ende. Keine Wände, ohne Ende. In mir ist nur noch Wüste, Spinnen wimmeln im Staub. Den Schleier des Vergessens weben sie auf mein Haupt. Keine Sie auf mein